Kinder betreuen. Übung 10a. Kinderbetreuung im Hotel Alhambra. Hören Sie mehrmals. Notieren Sie wichtige Informationen. Wir bieten Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren an. Von Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr im Miniclub. Eine Kinderbetreuerin spielt, malt, singt und turnt mit den Kindern. Die Kinder können auch im Miniclub essen. Anmeldung an der Rezeption. Kosten 10 Euro pro Tag. Mittagessen 5 Euro. Montags und donnerstags bieten wir einen Töpferkurs an. Treffpunkt an der Rezeption um 15 Uhr. Kosten 10 Euro pro Doppelstunde. Schwimmkurs ist jeden Tag von 14 Uhr bis 16 Uhr. Nur für Kinder ab 5 Jahren. Kosten 15 Euro die Doppelstunde. Haben Sie andere Wünsche? Fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen weiter. Übung 10c. Hören Sie den Text noch einmal genau und machen Sie selbst einen Prospekt. Wir bieten Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren an. Von Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr im Miniclub. Eine Kinderbetreuerin spielt, malt, singt und turnt mit den Kindern. Die Kinder können auch im Miniclub essen. Anmeldung an der Rezeption. Kosten 10 Euro pro Tag. Mittagessen 5 Euro. Montags und donnerstags bieten wir einen Töpferkurs an. Treffpunkt an der Rezeption um 15 Uhr. Kosten 10 Euro pro Doppelstunde. Schwimmkurs ist jeden Tag von 14 Uhr bis 16 Uhr. Nur für Kinder ab 5 Jahren. Kosten 15 Euro die Doppelstunde. Haben Sie andere Wünsche? Fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen weiter.